Kundgabe 2307. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.04.1942. Verheißungen. Geist. Wahrheit. Der Geist ist es, der meiner Kirche das Gepräge gibt. Und es kann dieser Geist in einer jeden Konfession zum Ausdruck kommen. Denn er wird immer die Menschen erfüllen, die mir entgegenstreben. Ich aber habe keine Konfessionen gegründet, sondern nur eine Kirche, eine Gemeinschaft, die sich auf tiefem Glauben aufbauen soll. Wer sich meiner Kirche anschließen will, muss also tiefgläubig sein und zu mir verlangen. Nur darauf sehe ich, nicht aber auf die Konfession, der ein Mensch angehört. Denn nun erst vermag der Mensch zu beten im Geist und in der Wahrheit. Er stellt eine Verbindung mit mir her, die frei ist von jeder Äußerlichkeit. Denn der Glaube und das Verlangen verringert die Entfernung von mir, und es betritt der Mensch eine Brücke, die meine Liebe zur Erde geschlagen hat. Er spricht mit mir, demütig und vertrauensvoll, und er begehrt meine Nähe. Also es verbindet sich der Geistesfunke in ihm, welcher mein Anteil ist, mit mir, seinem Schöpfer und Ursprung. Und nun ist die geistige Verbindung hergestellt, die Trennung von mir endgültig überwunden. Es ist der Mensch meiner Kirche angehörend und somit ein Glied der Kirche Petri, die auf tiefer Gläubigkeit aufgebaut wurde, denn nur ein echter, tiefer Glaube hat das innige Verhältnis zu Gott angebahnt. Wo aber der Glaube fehlt, dort kann auch nie und nimmer der Mensch zu mir beten im Geist und in der Wahrheit. Folglich wird jeder meiner Kirche angehören, den der Glaube zur lebendigen Verbindung mit mir veranlasst hat, die angeknüpft werden muss, wenn mein Geist ihn durchfluten soll. Mein Geist aber ist ja das Leben der Kirche. Denn eine Kirche, die nicht durchdrungen ist von meinem Geist, kann nicht mein Werk sein. Sie kann niemals von mir gegründet worden sein. Und mein Geist wird überall dort sein, wo die Liebe ist. Wo also Liebe gelehrt wird und wieder Liebe geübt wird, dort wird auch mein Geist erkennbar sein. Folglich muss ich mein Geist äußern bei Menschen aller Konfessionen, weil in einer jeden wahrhaft liebetätige Menschen sind und in diese mein Geist überfließt. Des Geistes Wirken aber wird festzustellen sein an der Zunahme von Licht und Wissen. Erleuchtet zu sein ist ein offensichtliches Zeichen des Wirkens des Geistes. Und folglich wird meine Kirche, das heißt, deren rechte Anhänger im Wissen stehen. Denn durch ihren tiefen Glauben und das Verlangen nach mir machen sie sich aufnahmefähig für dieses Wissen. Sie setzen dem Wirken des Geistes keinen Widerstand entgegen. Weisheit aus Gott oder Weisheit von Menschen. Dies sind die Merkmale der Kirchen, das heißt, der einzelnen Konfessionen und ihrer Anhänger. In einer jeden Konfession können Menschen sein, die von Gott gelehrt sind, und ebenso solche, die menschliches Wissen aufgenommen haben. Also können sich nur die zu meiner Kirche zählen, die auch die Weisheit unmittelbar von mir entgegengenommen haben, durch des Geistes Wirken. Das da ist die Ausstrahlung meines Geistes. Und diese meine Kirche wird nimmermehr vergehen. Sie wird bestehen bleiben ewiglich, denn immer wird es Menschen geben, die im Glauben und in der Liebe stehen und ein heißes Verlangen nach mir in sich tragen, und bei ihnen werde ich verbleiben ewiglich. Ich werde im Geist ständig unter ihnen weilen, wie ich es verheißen habe. Amen.